Also es ist so, dass natürlich grundsätzlich, wenn eine Friedenspflicht besteht, eben keine Arbeitskampfmaßnahmen ergriffen werden dürfen. Hier war es allerdings so, dass die Friedenspflicht praktisch nicht mehr bestand, weil also der Tarifvertrag gekündigt war, nur in einem einzigen oder zwei kleinen Nebenpunkten unterschiedliche Laufzeiten existierten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Gewerkschaft gar nicht für ihre eigenen Forderungen streikte, sondern für den des Schlichters, der also eine Empfehlung ausgesprochen hatte. All das hätte man natürlich auch bei der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts berücksichtigen müssen, hat man allerdings nicht, sondern man hat sehr rigoros gesagt, das spielt keine Rolle, dass dort also für die Hauptforderung keine Friedenspflicht mehr bestand. Letztlich habe man eben auch die anderen Forderungen, weil die ja Bestandteil dieser Empfehlung des Schlichters waren, mit einbezogen. Deswegen war das sozusagen ein von vornherein rechtswidriger Streik. Die GDF hat dazu gesagt gehabt, meines Erachtens völlig zu Recht, dass wenn man diese Forderung nicht mit einbezogen hätte, wäre es zum Arbeitskampf gekommen, in genau der gleichen Weise, mit genau den gleichen Folgen. Und das hat das Bundesarbeitsgericht nicht gelten lassen. Das ist eine völlig lebensfremde Argumentation. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Bundesarbeitsgericht wieder jetzt zurückmarschieren möchte oder zumindest Teile des BAG. Das ist wirklich der Anschein in die 1950er Jahre, wo wir ja schon mal so diese Theorie des Bundesarbeitsgerichts gewärtigen hatten, dass eben Arbeitskämpfe deshalb unerwünscht, weil sie zu Schäden führen. Ich meine, es ist das Wesen eines Arbeitskampfes, dass ja in Anführungszeichen Schäden im Sinne von Gewinnverlusten bei den Unternehmern produziert, sonst bräuchte man den Streik nicht, sonst wäre er völlig sinnlos, es wäre ein sozusagen rein symbolischer Akt. Und die Tatsache, dass das BAG diesem Aspekt überhaupt gar keine Bedeutung beigemessen hat und auch die Frage gar nicht erörtert hat, inwieweit nicht ihre eigene Rechtsprechung unverhältnismäßig ist. Sie hat ja sonst immer den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ganz groß geschrieben, gerade auch bei der Frage der Betätigung der Gewerkschaften. Dieser Frage ist man nicht nachgegangen und von daher halte ich diese Entscheidung für außerordentlich fragwürdig und bedenklich, weil sie eben die Betätigungsfreiheit der Gewerkschaften massiv beschränkt. Sie haben sich auch schon schriftlich zum Urteil geäußert. Sie schreiben auch davon, dass die GDF mit Forderungen eines unabhängigen Schlichters in die Verhandlungen ging. Wie beurteilen Sie die Handlungsspielräume für die Gewerkschaft der Flugsicherung in Ihrem Arbeitskampf? Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt, dass eben, das war nicht irgendein Schlichter, irgendwie so den die Gewerkschaft beauftragt hätte. Es war eigentlich der Schlichter, der hier in diesem Verfahren auch von den Parteien dafür vorgesehen war. Der hat eine Empfehlung ausgesprochen. Gut, die Gegenseite ist der Empfehlung nicht nachgekommen, aber eben die GDF. Und für diese Forderung des Schlichters, der natürlich in seiner Empfehlung alle Punkte mit drin hatte, eben dann auch den Punkt oder diese beiden kleinen Nebenpunkte, für die Friedenspflicht noch galt. Für diese Empfehlung hat man dann gestreikt. Also was hätte jetzt die Gewerkschaft machen sollen? Hätte sie sagen sollen, ja, wir erheben zwar weiterhin unsere Forderungen, aber soweit der Schlichter da dummerweise auch die Dinge mit drin hat, für die noch die Friedenspflicht gegolten hat, dann erheben wir natürlich diese Forderungen nicht, sondern wir erheben nur diese anderen Forderungen und dann wird dafür gestreikt. Es wäre genau der gleiche Arbeitskampf gewesen, mit genau den gleichen Folgen. Und das BAG sagt, das spielt keine Rolle. Da war sozusagen der Wurm drin, weil eben da noch diese Punkte mit auch behandelt wurden und in der Forderung drin waren, für die eben die Friedenspflicht noch gegolten hat. Eine außerordentlich formalistische Argumentation, bei der man eigentlich sagen muss, von der Tendenz her, nach dem Motto, eigentlich ist das ein Eingriff in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Das ist so eine Konstruktion, die gibt es im Gesetz gar nicht. Die hat die Rechtsprechung mal irgendwann entwickelt. Da hat das Bundesarbeitsgericht schon 15 Jahre mit angefangen und man lässt das Ganze über die Klinge Schadensersatz springen. Und das war eigentlich in den 1950er Jahren auch schon der Ansatz. Also hier ist eine außerordentliche Gefahr, denke ich mal, jetzt angezeigt, dass man eben über diesen Umweg sozusagen des Schadensersatzes bei allen bisherigen Verbesserungen auch, die ja die Rechtsprechung gegenüber den 50er Jahren in den letzten Jahrzehnten vorzuweisen hat bei der Streikrechtsprechung, ist hier jedenfalls eine massive Verschlechterung eingetreten. Und insgesamt muss man eben sagen, wenn es auf derart, ja im Grunde genommen einfache Art und Weise einfach sozusagen die reduzierten Gewinnerwartungen von Unternehmen dazu führen können, dass Gewerkschaften sich dann haftbar machen, dann müssen sie natürlich von vornherein ihre eigene Strategie zensieren. Und das ist offensichtlich auch das, was damit beabsichtigt ist. Also es ist eine erhebliche Einschränkung der gewerkschaftlichen Betätigungsfreiheit, die vor allen Dingen natürlich in diesem Bereich des Verkehrsgewerbes, eben in diesem Fall Luftverkehr, von besonders großer Bedeutung ist. Das Urteil ist ja derzeit ein Thema unter Arbeitsrechtlern. Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing hat das Urteil ebenfalls bewertet und er spricht von zumutbaren Erschwernissen. Das schrieb heute das Neue Deutschland und er sieht nicht mal einen Nachteil im Streikrecht für kleinere Gewerkschaften. Er meint, dass alle Gewerkschaften nun genau prüfen müssten, mit welchen Forderungen sie in Arbeitskämpfe zögen. Wie stehen Sie dazu? Ja, Herr Thüsing, und es gibt ja auch noch ein paar andere, die haben ja ohnehin so eine ganz eigene Auffassung von der Thematik. Die wollen insbesondere eben im Verkehrsgewerbe, also vor allen Dingen Luftfahrt, Eisenbahn, also wo man dann schnell argumentieren kann, da sind ja eben vor allen Dingen auch Dritte betroffen. Da will man massiv das Streikrecht beschränken. Soweit ist das Bundesarbeitsgericht noch nicht. Es gibt dazu ja auch keinerlei bisher gesetzliche Initiativen. Das war deren Forderung auch an den Gesetzgeber. Das BAG hat auch Schadensersatzansprüche von Luftverkehrsgesellschaften abgelehnt, sondern eben nur die Ansprüche von Fraport im Grunde nach akzeptiert. Aber das geht eben halt in die Richtung, die von Thüsing und auch von anderen konservativen Arbeitsrechtlern seit geraumer Zeit sozusagen wirklich mit massivem Lobbyismus, der eigentlich gar nicht die Aufgabe von Rechtswissenschaftlern sein sollte, betrieben wird. Und insofern ist es natürlich völlig klar, es richtet sich eben auch gegen besonders aktive Gewerkschaften in diesem Bereich. Das sind ja alles Gewerkschaften, einer Luftfahrt, die nicht von DGB organisiert werden, wie die GDF, dann die UFO für die Flugbegleiter und Vereinigung Cockpit oder eben auch im Bereich der Eisenbahn die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Also das ist eigentlich sozusagen auch ein Versuch, natürlich diese Gewerkschaften in diesem Bereich zu disziplinieren, um dann auf diesem Weg letztendlich auch zu einer Einschränkung des Streikrechts zu kommen. Das von Herrn Thüsing argumentierte, das Streikrecht würde gar nicht eingeschränkt durch dummes Zeug. Selbstverständlich wird das eingeschränkt. Wo kein Geld ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Der berühmte Spruch gilt natürlich auch in diesem Bereich, wenn der Gewerkschaft so viel bezahlen muss, dass sie damit ruiniert wird. Ja, was soll sie denn da noch machen? Neu gründen oder was? Und dann neu gründen und gar nicht zahlen können? Also das ist einfach eine zynische Argumentation. Das Streikrecht und die gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit werden damit massiv beeinträchtigt. Ich weiß nicht, es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die GDF überlegt, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen wegen dieser Entscheidung. Ob da das dann von Erfolg gekrönt sein wird, ist nicht so, natürlich noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall liegt in dieser Entscheidung des BAG eine massive Beschränkung des Grundrechts auf Streik. Sie haben das ja eben gerade selbst gesagt, dass das Streikrecht immer wieder beschnitten wird. Und Sie fordern, dass dieses Streikrecht und dessen Verteidigung wieder mehr besprochen wird. Schon das Tarifeinheitsgesetz beschränkt das Streikrecht massiv. Und jetzt kommt halt dieses Urteil. Wie kann das Streikrecht weiter verteidigt werden gegen solche Hürden? Ja, also das Streikrecht ist ja, das wird ja von Kritikern immer wieder hervorgehoben, dem Wortlaut nach nicht in der Verfassung verankert. Das muss es aber auch nicht, weil im Grunde genommen jeder weiß, und das Bundesarbeitsgericht hat das auch anerkannt, dass eben in der Koalitionsfreiheit, die ja im Grundgesetz verankert ist, auch das Streikrecht enthalten ist. So weit, so gut. Das andere ist allerdings, dass das Bundesarbeitsgericht und auch das Bundesverfassungsgericht bis heute kein Grundrecht auf Streik der einzelnen Beschäftigten anerkannt haben. Und es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum eigentlich nicht. Denn im Grundgesetz steht drin, für jedermann und für alle Berufe. Ja, also jedermann, das ist natürlich auch jede Frau, also für jeden und für alle Berufe ist das Koalitionsrecht gewährleistet. Das heißt doch nichts anderes, als dass es eben auch ein Individualgrundrecht ist. Da steht nichts von Gewerkschaften drin, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Und in anderen Ländern in Europa, Nachbarländern, in Belgien zum Beispiel, Frankreich auch, da gilt eben dieses Individualgrundrecht auf Streik. Deswegen gibt es auch dieses ganze Thema Schadensersatz nicht. Also die Gewerkschaften haben zwar auch ein Streikrecht, allerdings die Grundlage des gesamten Streikrechts ist eben der Individualanspruch. Und in Deutschland ist es eben nicht so, es gibt keinen Individualanspruch nach der Auffassung des Bundesarbeitsgerichts, sondern eben nur ein Recht der Gewerkschaften. Und abgeleitet dadurch dann auch Einzelrechte, aber entscheidend ist es eben immer, dass dann der gewerkschaftliche Streik stattfindet, der dann auch eben halt die Friedenspflicht beachtet etc. Und das muss natürlich thematisiert werden. Es gibt ja auch einige Anlässe, das zu tun. Zum Beispiel gibt es also gab es ja bei Daimler jetzt in Bremen ungefähr 1000 Abmahnungen und prozessiert wurde eben gegen, weiß ich, 200, 300 Abmahnungen wegen eines spontanen Streiks. Und die hat man jetzt versucht, das langfristig anzulegen, auch mit dem Ziel, gegebenenfalls den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzuschalten, um endlich auch dieses individuelle Recht auf Streik durchzusetzen. Das kann man natürlich nicht allein nur vor Gericht. Das muss auch in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Es ist bisher viel zu wenig geschehen. Und dies ist, denke ich, jetzt mal ein Anlass, das wieder verstärkt zu tun. Ich halte nichts davon, das gibt es natürlich auch, die Überlegung, jetzt sozusagen den Gesetzgeber ins Spiel zu bringen. Also was der Gesetzgeber produziert hat, das wissen wir spätestens seit dem Tarifeinheitsgesetz. Das ist ja zustande gekommen, weil das BAG in einem bestimmten Punkt mal seine Rechtsprechung geändert hat. Also wer in dieser Situation am Gesetzgeber ruft, ist falsch beraten. Wir haben das Grundgesetz, das reicht, und man muss nun sehen, dass das BAG nicht weiter abdriftet. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Aber es ist eben auch eine politische Aufgabe der öffentlichen Diskussion und eben keineswegs nur eine Aufgabe von Juristen, die sich damit dann auseinandersetzen haben.